Am Mittwoch dieser höllischen Woche erfährt Danny, dass er seinen Arbeitsplatz verlieren wird. Mittags geht er zu seinem Pickup hinaus, um seine Brotdose zu holen und sich damit zu Jesse an einen der Picknicktische hinten zu setzen. Er nimmt das Handy aus dem Handschuhfach und beim E-Mail-Checken verliert er augenblicklich den Appetit. Es sind 3 Nachrichten, eine ist vom Telescope, dem Lokalblatt von Belleville, und eine von der Plains Truth. In beiden wird er um einen Kommentar zu seiner Verbindung zu dem Mord an Yvonne Wicker gebeten. In der Mail von der Plains Truth bittet man ihn außerdem, Berichte zu bestätigen oder zu bestreiten, dass er in einem Traum zur Grabstätte von Miss Wicker geleitet worden sei. Er löscht beide Mails. Die 3. stammt von der Leiterin des Schulamts von Wilder County. Sie teilt ihm mit, aufgrund von Haushaltskürzungen müsse seine Stelle als Hausmeister an der Wilder High eingespart werden. Er wird angewiesen, die laufende Woche noch abzuleisten, aber ab kommenden Montag sei er freigestellt. Angesichts der bedauerlichen Plötzlichkeit dieser Umstrukturierung, heißt es in der Mail weiter, wird ihr Gehalt den gesamten Monat Juli und die 1. Augustwoche weitergezahlt. Falls er Fragen habe, solle er sich an die stellvertretende Schulamtsleiterin Susan Eggers wenden, die auch für die Buchhaltung zuständig sei. Es folgen eine Telefonnummer und ein Zoom-Link. Danny liest die verklausulierte Abfuhr mehrmals durch, um sicherzugehen, dass er sie richtig verstanden hat. Dann wirft er das Handy ins Handschuhfach zurück und marschiert durch die Turnhalle zu den Picknicktischen. »Wollen Sie was von meinem Chili abhaben?«, fragt Jesse. »Meine Mutter gibt mir immer zu viel mit. Ich hab's in der Mikrowelle aufgewärmt.« »Nein, danke. Ich habe ein Sandwich mit Leberwurst und Käse.« Jesse rümpft die Nase, als würde er etwas Schlechtes riechen. »Außerdem«, fährt Danny fort, »sieht es so aus, dass man mich rausgeschmissen hat.« Jesse legt seinen Plastiklöffel weg. »Wie bitte?« »Du hast richtig gehört. Freitag ist mein letzter Arbeitstag.« »Aber warum?« Jesse hält kurz inne. »Geht es um diese Frau?« »Ah, du weißt Bescheid, was?« »Das wissen eigentlich alle.« »Natürlich wissen es alle«, denkt Danny. »Naja, direkt gesagt hat man das nicht, aber das könnte man auch nicht, oder? Schließlich habe ich nichts anderes getan, als den Fund einer Leiche zu melden. Man behauptet, es geht um Haushaltskürzungen.« Er hätte Nachfragen zu der Leiche erwartet und dazu, wie er sie gefunden hat, aber Jesse ist wohl die einzige Person in Wilder und Republic County, die nicht darauf brennt, etwas über Dannys bösen Traum zu hören. Er hat Gott sei Dank andere Sorgen. »Oh Mann, wir sollen doch das Parkett in der Turnhalle neu versiegeln, das schaffe ich alleine nicht. Außerdem habe ich keine Ahnung von sowas.« »Ja, so kompliziert ist das nicht. Wir fangen morgen schon mal an. Wichtig ist nur, dass du dann kontinuierlich weitermachst und dass du dich mit einem Halstuch oder einer Corona-Maske schützt. Wir werden zwar alle Fenster aufreißen, aber stinken tut's trotzdem.« »Die können mich doch hier nicht alleine ackern lassen.« Jesse plärrt das beinahe. »Ich hab nicht mal die Schlüssel und ich will auch keine. Mann, Danny, ich bin schwarz. Wenn was passiert, wenn Putzmittel verschwinden oder Sachen aus der Kantine, wem wird man das dann in die Schuhe schieben?« »Ich verstehe dich, und ich werde rausfinden, wie es weiterlaufen soll«, sagt Danny. »Man hat mir eine Nummer genannt, wo ich anrufen kann. Wenn's irgend geht, kümmere ich mich um die Sache mit dir.« »Können die das denn wirklich machen? Können sie die nicht nach Strich und Faden verklagen?« »Eher nicht«, sagt Danny. »Hier in Kansas kann man jederzeit gekündigt werden. Das heißt, der Arbeitgeber muss keinen triftigen Grund nennen, wenn er jemanden rausschmeißt.« »Das ist total unfair.« Danny grinst. »Wem von uns gegenüber?« »Uns beiden gegenüber, Mann, was für eine Scheiße!« »Könnte ich jetzt doch was von dem Chili haben?«, fragt Danny.